haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute der Auftrag, erster Teil. Frau Jakob war so schlank, dass sie in jeder Talkshow, bei der über Magersucht gequasselt wurde, als direkt Betroffene hätte auftreten können. Dass ich mich mit ihr an einer Imbissbude traf, war eher zufällig. Dennoch staunte ich darüber, wie schnell eine dünne Frau eine dicke Wurst essen konnte. Mein Körper verbrennt Kalorien so schnell, dass ich kaum mit Essen nachkomme. Jetzt gerade befinde ich mich in einer Phase der Nervosität. Das kann noch ein paar Monate andauern, kann das. Aber es gibt auch Phasen der Ruhe in meinem Leben. Dann, wenn ich glücklich bin. Das hat übrigens nichts mit meinem Mann zu tun. Bevor Sie persönlich werden, würde es mich interessieren, weshalb Sie sich mit mir treffen wollten. Meine Eltern, sie benehmen sich seltsam. Singen Sie im Altersheim zweideutige Lieder oder gehen Sie an Techno-Partys? Mein Vater, der geht seit ein paar Monaten regelmäßig angeln. Das ist allerdings seltsam. Meine Mutter hat sich auch verändert. Geht sie auch angeln? Oder sucht sie im Garten nach Ködern? Sie wollen mir nicht sagen, was los ist. Und ich soll herausfinden, weshalb Ihr Vater angeln geht. Ja, genau. Es muss dafür einen triftigen Grund geben. Das Beschatten zweier älterer Menschen kann ganz schön teuer werden. Sie müssen die beiden doch nicht beschatten. Reden Sie mit ihnen. Sie sind sehr autoritätsgläubig. Ihnen werden sie bestimmt sagen, was es mit dieser Anglerei auf sich hat. Sie gab mir die Adresse ihrer Eltern und wies mich darauf hin, dass ihr Vater am nächsten Morgen wieder angeln gehen würde. Ich verbrachte einen ruhigen Abend in meinem Büro und fuhr am nächsten Morgen zu einem See, der etwa eine Stunde außerhalb der Stadt, inmitten einer hügeligen Landschaft, wenn nicht zum Bade, doch immerhin zum Angeln lockte. Das geht Sie nichts an. War nur eine Frage. Mich interessiert das. Ich wollte schon immer angeln. Angeln ist öde. Und weshalb tun Sie es? Das geht Sie nichts an. Ich bin oft hier am See. Mir ist aufgefallen, dass Sie erst seit ein paar Monaten regelmäßig hierher kommen. Das stimmt nicht. Ich komme seit Jahren hierher. Fragen Sie die Leute. Zwingt Sie jemand hierher zu kommen und zu angeln? Zwingt Sie jemand hierher zu kommen und dumme Fragen zu stellen? Es gibt Personen, die sich Sorgen um Sie machen. Tatsächlich. Sie haben sich verändert, seit Sie angeln. Jetzt reicht es. Wenn Sie nicht sofort verschwinden, werde ich die Polizei rufen. Wegen Belästigung am See? Wer auch immer Sie hergeschickt hat, er oder Sie soll sich persönlich mit mir in Verbindung setzen. Vielleicht sollte ich die Polizei rufen. Die könnte sich dafür interessieren, weshalb Sie Ihr Leben auf derart mysteriöse Weise verändert haben. Also gut, die Wahrheit. Da unten auf dem Seegrund lebt eine Seejungfrau. Sie ist wunderschön und hat noch nie einen Mann gehabt. Ich bin hier, um mit ihr ein Seeungeheuer zu zeugen. Sie kommt aber nur nach oben, wenn ich 10 Fische geangelt habe. Deshalb bin ich hier und deshalb bleibe ich hier, weil ich nämlich nie 10 Fische angeln werde, weil ich überhaupt nicht angeln kann. Er bückte sich, nahm einen großen Stein in die Hand und hob ihn bedrohlich in die Höhe. Ich verabschiedete mich und ging in eines der Restaurants, die das Seeufer säumten. Einige der Gäste kannten den seltsamen Angler. Sie bestätigten, dass er seit Jahren in immer der gleichen Kleidung am See angelte, kaum ein Wort sprach und kaum je einen Fisch nach Hause brachte. Ich fuhr zurück in die Stadt und besuchte Frau Benz, die Frau des Anglers. Bei welchem Amt, sagen Sie, arbeiten Sie? Beim Amt für Volksgesundheit im Alter. Wir überprüfen regelmäßig den geistigen Zustand der Pensionäre in der Stadt, um rechtzeitig auffällige Personen in entsprechende Heime einzuweisen. Und weshalb kommen Sie zu mir? Sie und Ihr Mann verhalten sich seit einigen Monaten seltsam. Woher wollen Sie das wissen? Wir werten alle verfügbaren Daten aus. Einkaufsgewohnheiten, Fernsehgewohnheiten, Ausgehgewohnheiten. Ich gebe zu, dass ich ab und zu Big Brother schaue. Werden alle Personen, die Big Brother schauen, in Heime eingewiesen? Das wird zurzeit geprüft. Ihr Mann angelt seit einiger Zeit. Angeln entspannt. Das hat nichts mit einer Krankheit zu tun. Big Brother gut, das ist krank. Aber Angeln ist nicht krank. Moment. Rufen Sie Ihren Mann an. Ist er fröhlich? Petra, fröhlich? Soll ich weghören? Sie impertinente Person! Sie Lügnerin, Sie Betrügerin, Sie unflätiges Biest! Sie Schlampe! Sie degeneriertes Individuum. Wir werden Ihnen schon noch auf die Schliche kommen. Warten Sie nur. Wo waren wir stehen geblieben? Tun Sie das öfter? Das muss so sein. Diese Leute haben es nicht anders verdient. Haben Sie das schon immer gemacht? Das spielt keine Rolle. Ich glaube im Übrigen nicht, dass es ein Amt für Volksgesundheit gibt. Aber es gibt Menschen, die sich Sorgen um Sie und Ihren Mann machen. Claudia? Wer ist Claudia? Unsere Tochter. Sie soll sich nicht immer einmischen. Wir mischen uns auch nicht in ihr Leben ein. Und jetzt gehen Sie. Ich muss noch ein paar Leute anrufen. Sie zeigte zur Tür und wählte erneut eine Nummer. Diesmal waren ihre Beschimpfungen noch deutlicher. Ich wunderte mich und rief meine Klientin an. Gemeinsam warteten wir vor dem Haus ihrer Eltern auf das Eintreffen des Anglers. Stattdessen verließ Frau Benz das Haus und fuhr in einem Taxi weg. Wir folgten ihr. An einem ziemlich düsteren Ort stieg Frau Benz aus. Das verstehe ich nicht. Was macht sie denn hier? Sieht so aus, als wäre sie mit der Frau da vorne verabredet. Kennen Sie die Frau? Sie trägt doch einen Motorradhelm. Wie sollte ich sie erkennen? Sie kennen keine Motorradfahrerin. Nein, nein, nein. Ich glaube auch nicht, dass meine Mutter eine Motorradfahrerin kennt. Die Frau hat ihrer Mutter einen Umschlag überreicht. Ja, und meine Mutter zählt nach. Bleiben Sie hinter der Brüstung. Es ist besser, wenn Sie uns nicht sehen. Die Frau steigt auf. Meine Mutter scheint Geld zu zählen. Sieht ganz danach aus, als würde ihre Mutter für etwas bezahlt werden. Ach, für die seltsamen Anrufe? Unmöglich. Aber das macht doch keinen Sinn. Es vergingen ein paar Minuten, bis erneut ein Taxi auftauchte. Frau Benz fuhr weg und ihre Tochter blieb ratlos zurück. Ich lud sie zu einer Pizza ein. Sie aß in einem Tempo, in dem unser eins nicht mal einen Whisky kippt. Als ich am nächsten Morgen erwachte, hörte ich aus dem oberen Stockwerk, wie jemand ein größeres Möbelstück hin und her bewegte. Eine halbe Stunde und eine Kanne Kaffee später hatte das Möbelrücken immer noch kein Ende genommen. Dafür erhielt ich einen Anruf der Polizei. Wenig später saß ich einem übel gelaunten Polizisten gegenüber. Ist das der Mann? Das ist er. Er belästigte meine Frau und er belästigte mich. Na Maloney, was sagen Sie dazu? Herr Benz behauptet, dass Sie hinter ihm und seiner Frau herspionieren. Und deshalb geht er zur Polizei. Ich bin hier, weil ich beunruhigt bin. Ich dachte, Sie wollten eine Anzeige gegen Philipp Maloney machen. Wenn nicht, bitte ich Sie zu gehen. Ich bin hier für Mord zuständig. Sie angeln, weil Sie dafür bezahlt werden. Das ist nicht ungewöhnlich, Maloney. Polizisten werfen Verbrecher, weil sie dafür bezahlt werden. Angler angeln, weil sie dafür bezahlt werden. Nur Privatdetektive kümmern sich um alles Mögliche, obwohl sie nicht oder miserabel dafür bezahlt werden. Es begann vor 3 Monaten. Meine Frau fragte mich, ob ich bereit wäre, 2-mal in der Woche angeln zu gehen. Das ist auch nicht ungewöhnlich. Meine Frau würde mich so etwas zwar nie fragen, aber schließlich hat jeder die Frau, die er verdient. Ich war mal ohne. Vielleicht sollten wir Herrn Benz die Chance geben, uns zu erzählen, weshalb er angeln geht. Und welchen Mord soll ich dank dieser Aussage aufklären, Maloney? Wir erhalten Geld. 1.000 Franken im Monat. Wir leben von einer bescheidenen Rente. Meine Frau kann endlich wieder ab und zu Champagner trinken und sonntags gönnen wir uns Lachs. Keinen Farmlachs. Richtigen Wildlachs. Das ist köstlich. Weiß Ihre Frau, für was das alles gut sein soll? Ich glaube nicht. Wir haben genaue Instruktionen erhalten. Ich muss beispielsweise immer den gleichen Anzug und die gleiche Jacke tragen, wenn ich angeln gehe. Mit welchem Auto fahren Sie an den See? Ich fahre mit dem Zug und dem Postauto. Das ist umständlich, aber es gehört zum Auftrag. Und Ihre Frau hat den Auftrag, telefonisch Leute zu belästigen? Ja, rund 1 Dutzend Personen, abwechslungsweise. Und dafür werden Sie bezahlt? Ich löse lieber ein Kreuzworträtsel, als mich weiter mit albernen Aufträgen zu beschäftigen. Damit sind Sie bei Philipp Maloney an der richtigen Adresse. Er holte ein Heft aus einer Schreibtischschublade und begann laut aus einem Rätsel vorzulesen. Herr Benz stand resigniert auf und gemeinsam verließen wir das Polizeipräsidium. In einem Kaffeehaus erzählte mir Herr Benz, was ihn an dem Auftrag tatsächlich beunruhigte. Die Leute grüßen mich am See. Einige sind sehr nett, die meisten distanziert. Aber sie tun so, als würden sie mich kennen und das schon seit dem ersten Tag. Ich habe mich erkundigt. Den stillen Angler am See gibt es seit Jahren. Die Kleidung, die genauen Zeiten, selbst die Art, wie ich angle. All das hat man mir haargenau vorgeschrieben. Sieht so aus, als würden Sie in die Rolle eines anderen schlüpfen. Wer aber könnte ein Interesse daran haben? Vielleicht jemand, der nicht möchte, dass die Leute am See sich nach dem Verbleib des Anglers erkundigen. Weil der Angler nicht mehr lebt? Daran habe ich auch schon gedacht. Das ist beunruhigend. Ich werde noch einmal mit Ihrer Frau sprechen. Sie ist stur. Sie will nicht auf das Geld verzichten. Sie weiß nicht, dass ich zur Polizei ging. Haben Sie ihr gesagt, was Sie vermuten? Ja, aber sie spielt alles herunter. Ein Spiel, sagt sie. Vermögende Menschen, die sich einen Scherz erlauben. Sie findet 1000 Gründe für diesen seltsamen Auftrag. Ich fuhr zurück in mein Büro, aß ein Sandwich, das seit 2 Tagen herumlag, und desinfizierte danach meinen Magen mit einem Glas Bourbon. 1 Stunde später traf ich bei Frau Benz ein. Meine Klientin war bereits da und sorgte für eine gute Stimmung. Du bist stur und du rennst in dein Verderben. Weshalb hörst du nicht auf Menschen, die es gut mit dir meinen? Wenn ich eine Tochter hätte, die es gut mit mir meint, müssten wir nicht jeden Rappen 2-mal umdrehen. Ich verdiene nicht viel, das weißt du ganz genau. Seit einigen Wochen gibt es bei ihren Eltern sonntags ein Champagnerfrühstück mit Lachs und allem, was dazugehört. Ja? Die Zeiten der Entbehrungen müssen endlich vorbei sein. Wir möchten unseren Lebensabend genießen. Mit 1000 Franken im Monat. Ihr bekommt 1000 Franken im Monat, wenn Vater angeln geht und du Leute am Telefon belästigst? Da wirst du neidisch, nicht wahr? Vielleicht haben die für dich auch einen Job. Wer ist die? Ja, darüber rede ich nicht. Genauso wie sie nicht über ihre Klienten reden. So ist es doch, oder? Also ich habe Herrn Maloney engagiert, weil ich mir Sorgen mache, nicht wahr? Und ich glaube auch zu Recht, wie mir scheint. Wer ist die junge Frau, die Ihnen das Geld übergibt? Sie sind mir gefolgt? Ich möchte, dass ihr beide diese Wohnung verlasst. Und solange dieser Mann für dich arbeitet, möchte ich dich nicht sehen. Ist das klar? Meine Klientin wischte sich eine Träne aus dem Gesicht und stand wütend auf. Ich versuchte, mit ihr zu reden, doch sie stieg in ihren Wagen und brauste weg. Es vergingen nicht einmal 3 Stunden, bis der seltsame Auftrag eine dramatische Wende nahm. Üble Sache, Maloney. Die Leiche wurde von Spaziergängern gefunden. Der Mann wurde vor etwa 1 Stunde erschossen. Da, auf der Parkbank. Jetzt haben Sie Ihren Mord. Oder ziehen Sie auch dem ein Kreuzworträtsel vor? Mord hat absolute Priorität, Maloney. Herr Benz war beunruhigt. Er ahnte wahrscheinlich, dass dieser Auftrag tödlich enden konnte. Die Sache mit dem Angler. Weshalb sollte ihn jemand engagieren, einen Angler zu spielen und ihn dann herumbringen? Vielleicht, weil Herr Benz zur Polizei ging. Obwohl ihm da niemand richtig zuhörte. Sie wissen genau, wie viele Verrückte es gibt, die täglich, ja stündlich eine Aussage machen wollen. Obwohl sie gar nichts auszusagen haben. Das ist wie in den Medien. Je mehr Fernsehstationen es gibt, umso mehr Dummköpfe gibt es. Die glauben, sie müssen uns mitteilen, dass sie nichts zu sagen haben. Herr Benz hatte aber etwas zu sagen. Und jetzt ist er tot. Es sieht wie ein Überfall aus. Wenn er Geld bei sich hatte, ist das jetzt weg. Weshalb sollte ihn der Räuber erschießen? Das werden wir alles klären, Maloney. Jetzt aber sollten Sie Ihre Klientin verständigen. Sie wissen, für wen ich arbeite. Gewisse Frauen können es nicht lassen. Ist es die Frau des Toten? Sicherlich eine rüstige Rentnerin. Genau das Richtige für Sie, Maloney. Meine Klientin hielt sich tapfer. Noch tapferer aber hielt sich die Witwe. Als sie vom Tod ihres Mannes erfuhr, griff sie zum Telefonhörer und beschimpfte eine Frau. Es war Teil ihres Auftrages und der schien ihr wichtiger zu sein als die Trauer über den Tod ihres Mannes. Meine Klientin versuchte vergeblich, ihre Mutter davon zu überzeugen, ihr Schweigen zu beenden. Selbst ein Verhör bei der Polizei überstand sie in stoischer Ruhe, um gleich danach in einem Delikatessengeschäft einzukaufen. Ich beobachtete Frau Benz 2 Tage lang und versuchte gleichzeitig via Handy Informationen zu beschaffen. Meine Klientin wusste das nicht zu schätzen. Ja, Sie dürfen das nicht falsch verstehen, aber naja, ich habe keine Reserven finanziell. Ich habe Steuerschulden und eigentlich hätte ich nie einen Privatdetektiv engagieren dürfen. Heißt das, Sie können meine Rechnung nicht begleichen? Doch, aber nicht mehr, als bis jetzt angefallen ist. Hier in diesem Park wurde Ihr Vater ermordet. Ach ja, das ist ja schrecklich, ja. Aber dafür ist die Polizei zuständig. Ich vertraue der Polizei. Sie wird diesen Mord schon aufklären. Ich kenne gewisse Polizisten besser als Sie. Glauben Sie mir, jedes Kreuzworträtsel wird von denen besser gelöst als ein Mordfall. Ja, was haben Sie denn bis heute herausgefunden? Der Mord an Ihrem Vater war kein zufälliger Raubmord. Dafür haben Sie aber keine Beweise. Oder? Aber einen funktionierenden Instinkt. Ich habe mich umgehört. Der Angler, der jahrelang an jener Stelle geangelt hat, an dem Ihr Vater seinen Auftrag ausführte, dieser Angler hieß Baumann. Kein sehr seltener Name. Vor 3 Monaten begann Ihr Vater zu angeln. Also ist vermutlich vor 3 Monaten ein Herr Baumann entweder spurlos verschwunden oder gestorben. Und jemand hatte ein Interesse daran, dies zu vertuschen. Ui, das klingt abenteuerlich. Ja, und was ist mit meiner Mutter? Diese Frage konnte ich ihr noch nicht beantworten. Aber während wir uns unterhielten, kam mir eine Idee. Diese Idee führte mich an einen Ort, den man tunlichst meiden sollte. Doch in meinem Beruf gehören solche Besuche zum Berufsrisiko. Das bringt doch alles nichts, Maloney. Wir erhalten täglich solche Anzeigen. Hier, sehen Sie hier. Alles Anzeigen und Beschwerden. Werden diese Beschwerden nicht digitalisiert? Wir sind sogar daran, unser Dienstreglement zu digitalisieren. Es soll in Zukunft nur noch aus Bildern und Symbolen bestehen. Die jährliche Befragung junger Männer zeigt, dass Lesen und Schreiben nicht mehr unbedingt zur Grundausrüstung der 20-Jährigen gehört. Dann suchen Sie mal nach dem Stichwort Belästigung. Also gut, das haben wir gleich. Belästigung. Sexuell oder nicht sexuell? Telefonisch. Telefonisch. 483 Einträge allein in den letzten 12 Monaten. Und was steht zum Stichwort Beschimpfungen? Abgestürzt. Das haben wir gleich. Wir müssen allerdings noch einmal von vorne anfangen. Ist aber kein Problem. Ich muss nur das Passwort wieder eingeben. Wie lautete das Passwort schon wieder? Schwedenrätsel. Nein, etwas Dienstliches. Schusswaffe. Ich muss mich konzentrieren, Maloney. Die Welt ist voller Passwörter. Kennen Sie den Witz von dem Mann, der sich umbringt, weil er alle seine Passwörter vergessen hat? Er steht im Jenseits vor einer Tür und der Türsteher fragt, wie lautet das Passwort? Ja, so ist das, Maloney. Hast du ein Passwort, bist du ein Mensch. Jetzt fällt es mir wieder ein. Nach weiteren 10 Anläufen klappte es endlich. Tatsächlich hatten sich mehrere Personen darüber beschwert, dass sie von einer Frau über Monate hinweg telefonisch beschimpft worden waren. Mehr stand allerdings nicht in den Akten. Ich fuhr zurück. Vor meinem Büro stellte sich mir ein Motorrad in den Weg. Ich muss mit Ihnen sprechen. Ich war heute bei Frau Benz. Sie hatte mir alles erzählt. Sie wissen also jetzt, dass Herr Benz ermordet worden ist. Damit will ich nichts zu tun haben. Sie haben Frau Benz das Geld und die Instruktionen übergeben. Sie haben eine Menge damit zu tun. Nicht mit dem Mord. Ich wollte Rainer nur helfen. Und wer ist Rainer? Können wir nicht zu Ihnen raufgehen? Mit dem Motorrad unter dem Arm. Sie müssen mir versprechen, dass das Gespräch unter uns bleibt. Sie stellte ihr Motorrad ab und ging schweigend neben mir her. Ich machte Kaffee und knipste das Licht meiner Schreibtischlampe an. Rainer hat mich beauftragt, das Ehepaar Benz anzuheuern. Als Angler und telefonische Beschimpfer? Rainers Eltern sind kurz nacheinander verstorben. Und das Ehepaar Benz sollte ihren Part übernehmen? Rainers Eltern lebten ganz zurückgezogen. Die Angelausflüge und die Telefonanrufe waren die einzigen echten Kontakte zur Außenwelt. Rainer sorgt dafür, dass im Haus Licht brennt oder der Fernseher läuft. Und wozu der ganze Spuk? Rainer braucht Geld. Die Rente seiner Eltern? Eine stattliche Rente. Mehr als Rainer zurzeit verdient. Verstehe. Das erklärt so ziemlich alles. Aber mit dem Mord hat er nichts zu tun. Das müssen Sie mir glauben. 2 Tassen Kaffee und 1 Glas Whisky war nötig, um Frau Schad davon zu überzeugen, dass ich die Polizei verständigen musste. Ich tat es widerwillig, aber mit Schadenfreude, da längst Feierabend war. Um Mitternacht standen wir auf dem Grundstück der Familie Baumann. Einfach gestorben sind sie. Zuerst meine Mutter und wenige Tage danach mein Vater. Und Sie haben die beiden Leichen im Garten vergraben. Sie haben sich hier sehr wohl gefühlt. Und Sie wollten nicht, dass die Behörden erfahren, dass die beiden tot sind. Weshalb eigentlich nicht? Sie hätten doch sicher Geld geerbt. Meine Eltern hatten eine stattliche Pension, aber kein Vermögen. Das Haus ist gemietet. Meine Eltern haben nie Geld gespart. Sag ihnen, dass du jeden Monat 1000 Franken an eine wohltätige Institution überwiesen hast. Nächsten Monat hätte ich damit angefangen. Ganz bestimmt. Du hast kein Geld überwiesen? Wir haben im Haus eine Schusswaffe gefunden. Das ist unmöglich. Ich habe die Waffe... Es gibt keine Waffe. Die haben sie gut versteckt. Aber zu wenig gut für Magnum. Ist das Ihr neuer Assistent? Ein Hund, der auf Schusswaffen spezialisiert ist. Er findet jede Waffe, aus der ein Schuss abgefeuert worden ist. Du hast Herrn Benz erschossen? Aber warum? Ich möchte jetzt nichts mehr sagen. Besorgst du mir einen Anwalt, Liebes? Du kannst mich mal. Von Mord war nie die Rede. Er wollte uns verraten. Dich und mich. Du bist verrückt. Wegen der paar Tausender bringt man doch keinen Menschen um. Denn sieh, das ist alles relativ. Für den einen ist ein Angebot relativ günstig und für den anderen viel zu teuer. Was für Philip Maloney nach einem Vermögen aussieht, ist für Bill Gates nur nicht einmal eine Krawattennadel. Wo war ich stehen geblieben? Richtig. Im Namen der relativen Theorie verhafte ich Sie wegen Mordes. Das ist relativ eindeutig. Nachdem die Leichen von Rainer Baumanns Eltern ausgegraben und im Gerichtsmedizinischen Institut untersucht worden waren, stellte sich heraus, dass nur die Mutter eines natürlichen Todes gestorben war. Beim Vater hatte der Sohn mit einem stumpfen Gegenstand nachgeholfen. So geht das. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Der Auftrag, dritter und letzter Teil.